بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Beginnen mit dem Namen Allahs, Allahs Segen und Barmherzigkeit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wir machen inshallah ta'ala heute weiter im ersten Band beim Hadith Nummer 383 und das Kapitel lautet unnummeriert, es kommt nach dem 137. Kapitel. Also unnummeriert deshalb, weil auch im Original keine Kapitelnummer erwähnt worden ist. Und man hätte auch eine einfügen können, aber der Übersetzer hat bevorzugt, dass man im Nachhinein es in der arabischen Version leichter finden kann, wenn die Nummerierung die gleiche ist. Die Überschrift lautet, wenn Unreinheit an Kleidung gelangt, beziehungsweise wenn Unreinheit an das Endstück von Kleidungen gelangt. Damit ist gemeint, dass das Kleid, das man trägt, entweder auf dem Boden streift oder über dem Boden angesiedelt ist, allerdings durch die Bewegungen, die man beim Laufen macht, beziehungsweise beim Hinsetzen oder aufgrund von Unebenheiten auf dem Boden, gekleidet dadurch verunreinigt werden. Und die Frage ist, was das Urteil darüber? Denn wir haben zuvor schon gesprochen über die Reinheit des Körpers und wir haben auch gesprochen über die Reinheit des Gebetsplatzes. Und die dritte Art der Reinheit, die wir einzuhalten haben, ist die Reinheit des Ortes. Entschuldigung, die Reinheit der Kleidung. Und diesbezüglich überliefert der Autor uns ein Hadith. Er sagt, die Mutter eines Kindes von Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf berichtet, dass sie Salama, die Ehefrau des Propheten sallallahu alaihi wasallam, folgendes fragte: Ich bin eine Frau, die lange Kleider trägt und manchmal laufe ich an unreinen Orten. Salama radiallahu anha sagte: Der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam sagte, der reine Boden danach reinigt dein Kleid. Aus diesem Hadith ergibt sich, dass es mehrere Formen der Reinigung gibt und eine Form der Reinigung ist, wie wir zuvor kennengelernt haben, die klassische, ist die mit Tahur, Wasser. Und die zweite Form der Reinigung ist die Sonneneinstrahlung. Deswegen haben wir, das war der vorige Hadith am Ende der letzten Sitzung. Und die dritte Form der Reinigung ist hier, dass der Boden selbst, der einen verunreinigt hat, die Kleidung wieder reinigt durch den reinen Ort, den man betritt und an dem das Kleid streift, nachdem es zuvor an Unreinheit gestreift ist. Und das ist auch eine Erleichterung der islamischen Scharia, denn der Muslim, wenn er seine Kleider reinigen müsste, und mit Wasser reinigen müsste in diesem Fall oder ablegen müsste, dann wäre das eine Erschwerung. Und diese Erleichterung rührt wohl daher, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Erde als ein Mittel der Reinigung bezeichnet hat, als er sagte, mir wurde die Erde zu einem Gebetsplatz und zu einem Ort der Reinigung gemacht. Als er sagte, ju'idat li al-ardu masjidan, das heißt, die Erde wurde mir zu einem Gebetsplatz gemacht, gemeint ist im Gegensatz zu den Völkern, die vor ihm gewesen sind, die in ihren Moscheen beten mussten. Und Tahur heißt, also Masjidin wa Tahura, das heißt, mir wurde die Erde auch zu einem Ort der Reinigung gemacht. Und die Form der Reinigung, eine davon haben wir schon kennengelernt, das ist die Form der Ersatzreinigung, wenn man kein Wasser vorfindet, die sogenannte Tayammum. Und hier haben wir eine zweite Form davon, dass eben das Kleid sich selbst reinigt. Und wir wissen, diejenigen Menschen, die lange Kleider tragen, das sind die Frauen. Und als der Prophet ﷺ den Männern verboten hat, Kleider zu tragen, die unter ihren Knöcheln gehen, dann haben die Frauen gedacht, dass sie auch vielleicht damit gemeint wären. Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Frauen erlaubt, um eine Handbreite die Kleider runterhängen zu lassen. Und jeder weiß, dass wenn das Kleid eine Handbreite unter dem Fußknöchel ist, dass es eben am Boden streift und deswegen verunreinigt werden kann. Taban, aus dieser, vielleicht ein Hinweis in dieser Überlieferungskette, heißt es, die Mutter eines Kindes von Ibrahim eben auf und so weiter berichtet. Das ist, wie heißt es, eine Bezeichnung in der islamischen Gesetzgebung für eine Frau, die eine Sklavin eines Mannes gewesen ist und ein Kind von ihm geboren hat, für ihn geboren hat. Die nennt man auf Arabisch Umwalad, das heißt Mutter eines Kindes. Das ist ein Fachwort und das ist der eine Hinweis. Zweiter Hinweis ist, dass das ist zwar eine unbekannte Person in dieser Überlieferungskette, aber der Hadith ist trotzdem sahih. Warum? Weil wenn wir über einen Hadith urteilen, dann urteilen wir nicht über ihn, indem wir nur eine Überlieferungskette betrachten, sondern indem wir alle Überlieferungskette betrachten zu diesem einen Hadith. Ja? Und deswegen sehr oft löst sich das. Es kann sich lösen, indem es sowieso nur eine, indem man nur eine Mutter eines Kindes gehabt hat, dann weiß man, wer das war. Oder es kann sein, dass sich das löst durch andere Überlieferungsketten, indem der Name deutlich erwähnt wird und so weiter und so fort. Eine Frau von den Banu Abd al-Ashhal sagte: Ich sagte, O Gesandter Allahs, unser Weg zur Moschee ist schmutzig, was soll ich machen, wenn es regnet? Er sagte, kommt nach dem schmutzigen Weg nicht ein saubererer? Ich sagte doch. Er sagte, das eine wird durch das andere ausgeglichen. In dieser Überlieferung haben wir einen ähnlichen Fall. Hier geht es um eine Frau von dem Stamm Banu Abd al-Ashhal. Und hier ist die Angelegenheit noch einfacher und noch unproblematischer als in der vorigen Überlieferung. Warum? Weil es handelt sich hier um eine Sahabiyah. Denn sie sagt, O Gesandter Allahs. Das heißt, sie ist eine Gläubige, sie ist eine Muslima. Und sie, wir wissen zwar nicht, wer das jetzt ist durch diese Überlieferung, spielt aber keine Rolle, weil die Sahaba, radiallahu ta'ala anhum, alle ausnahmslos für uns vertrauenswürdige Überlieferer sind. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt in seinem Buch, dass er mit ihnen und ihrer Aussage zufrieden ist und einverstanden ist. Insofern sind sie für uns glaubwürdige, vertrauenswürdige Überlieferer, selbst wenn wir nicht wüssten, wer das war. Deswegen, ob wir wissen, wie diese Person heißt oder ob wir nicht wissen, spielt für uns, was die Akzeptanz ihrer Aussage angeht, keine wirkliche Rolle. Und sie fragte, O Gesandter Allahs, unser Weg zur Moschee ist schmutzig, was soll ich machen, wenn es regnet? Er sagte, kommt nach dem schmutzigen Weg nicht ein saubererer? Ich sagte doch, er sagte, das eine wird durch das andere ausgeglichen. Hier aus dieser Überlieferung versteht man eher, dass es sich nicht um Unreinheit in Form der Najasa handelt, sondern um Unreinheit in dem Sinne, wie wir das verstehen, dass es eben dass die Kleider dreckig werden durch den Matsch, durch den Staub, durch die, was auch immer sich auf dem Weg befindet. Aber dass es keine Form der Unreinheit ist, durch die yani, das Gebet ungültig würde. Also wir wissen, dass Schmutz ist eine Sache, aber unser Prophet a.s.w. hat auch in der eigenen Moschee, in Masjid al-Nabawi, auf dem Boden gebetet, als er matschig war, nachdem es geregnet hatte in einer Nacht von Ramadan. Insofern ist das zwar für unser einer dreckig oder schmutzig der Boden gewesen und unangenehm, aber das ist nicht die Form der Unreinheit, die islamische Scharia verbietet, wenn man darauf betet. Ja, sondern es geht eben um Unreinheiten, wie zum Beispiel Urin oder Stuhl oder Blut oder ähnlichem, was najis ist, Wallahu a'lam. Die nächste Überschrift hat auch wieder keine Nummer. Wenn Unreinheit an die Schuhe gelangt. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand mit seinem Schuh in Schmutz getreten ist, so ist der nachfolgende Erdboden dafür eine Reinigung. Dieser Hadith weist für uns auf eine Regel hin, die Fiqh-Gelehrten in diesem Fall praktisch daraus ableiten. Denn vorher hatten wir die Frage nach Kleidern gehabt, die auf dem Erdboden schmutzig werden, durch den Bodenschutz werden. Und in diesem Fall ist es das Beispiel mit Schuhen. Und das zeigt uns, dass dass die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam im ersten Hadith und auch im zweiten Hadith dem Anschein nach sich bezog auf die Frage, die gestellt worden ist. Der erste fragte nach Kleidern, bekam eine Antwort in Bezug auf Kleider. Der zweite wurde gefragt nach den Schuhen und bekam eine Antwort in Bezug seiner Schuhe. Aber die Regel ist trotzdem eine allgemeine Regel und man kann sie trotzdem verallgemeinern. Und das weist darauf hin, dass die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam, auch wenn sie eine Frage, Antwort war auf die Frage, so ist sie trotzdem allgemein gemeint, das heißt umfassend gemeint, das heißt arm gemeint. Und das bedeutet auf Deutsch, es geht nicht nur um das Beispiel der Schuhe und das Beispiel der Kleidung, sondern man könnte auch dann zum Beispiel Socken ebenfalls, die Menschen sind früher einen sogenannten Khifaf gelaufen. Khifaf sind Ledersocken oder zumindest Wollsocken, die von unten eine Lederschicht haben, mit denen man gelaufen ist, wie wenn es normale Schuhe gewesen wären. Und dann gilt für sie das Gleiche. Woran wissen wir das? Naja, weil die Antwort des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich hier nur bezog auf die Frage. Ansonsten hätte er der Fragende allgemein gefragt, dann wäre die Antwort auch allgemein ausgefallen. Der Beweis dafür ist eben die unterschiedlichen Situationen, auf die er gleich geantwortet hat, sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand mit seinen Ledersocken in Schmutz tritt, so ist der Erdboden dafür das Reinigungsmittel. Hier ist das Wort Tahur verwendet worden und wir wissen aus der arabischen Sprache, dass Tahur sprachlich gesehen mehr bedeutet als nur Tahir. Denn Tahir bedeutet, das ist rein arabisch, noch bevor es fiqh-technisch verwendet wird. Rein arabisch bedeutet Tahir an sich rein. Aber Tahur bedeutet nicht nur, dass es an sich rein ist, sondern auch anderes reinigend. Und da der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Erde so bezeichnet, ist ein Beweis dafür, dass man das benutzen darf. Und auch einen anderen Fall kennen wir. Ihr wisst, wenn ein Hund geleckt hat in einem Topf, dann ist auch die Erde reinigend. Denn dann nimmt man eine Handvoll Erde und reibt damit die Stelle ein, wo der Hund geleckt hat. Und dann wäscht man es 7-mal aus und dann ist es eben gereinigt. Deswegen ist die Form der Erde beim Tayammum eine Form der Reinigung. Hier eine Form der Reinigung bei den Kleidern, bei den Schuhen und auch beim Speicheln von Hunden. Allahu a'lam. Die nächste Überlieferung ist dieselbe. Aisha berichtet über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in etwa dasselbe. 138. Das Salah wiederholen, weil Unreinheit an der Kleidung war. Jetzt stellt sich die Frage, wenn ich gebetet habe und an meiner Kleidung Unreinheit gewesen ist, muss ich dann mein Gebet wiederholen? Ja oder nein? Und wenn ja oder nein, gibt es vielleicht Fallunterscheidungen dafür? Und wir schauen uns erstmal die Überlieferung an, dann erklären wir diese Angelegenheit etwas deutlicher. Jahdar al-Amiriyya berichtet, dass sie Aisha radiallahu anha über Menstruationsblut befragte, das an die Kleidung gelangt. Da sagte sie, ich war mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zusammen und trug meine Kleider und darüber ein Gewand. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam aufwachte, nahm er das Gewand und zog es an. Dann ging er das Morgengebet verrichten und setzte sich danach hin. Ein Mann sagte, O Gesandter Allahs, da ist ein bisschen Blut auf deinem Gewand. Er ergriff es dann daneben und schickte einen kleinen Jungen, der es an den Enden festhielt, damit zu mir. Er sagte, wasche und trockne es aus. Wasche und trockne es. Dann schick es mir zurück. Da verlangte ich nach meiner großen Holzschüssel und wusch und trocknete es. Dann gab sie es ihm zurück. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mitten am Tag kam, trug er es. Diese Überlieferung ist zwar da'if eingestuft, trotzdem ist sie für uns inhaltlich von wertvoller Bedeutung, denn wir müssen immer wissen, eine Überlieferung, wenn sie auch nicht authentisch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert ist, heißt es ja nicht, dass es nicht stattgefunden hat. Nur wir haben keinen authentischen Überlieferungsweg darüber. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, das heißt ja nicht, dass, also das passt zwischen dem ersten dazu, das heißt ja nicht, dass der Inhalt davon nicht brauchbar ist, so linguistisch als auch inhaltlich, wenn es übereinstimmt mit den Regeln, die wir kennen. Und hier schauen wir uns das folgende Beispiel an. So wie es hier beliefert ist, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Kleidungsstück getragen, auf dem sich Najasa befand, in diesem Fall Menstruationsblut, und nach dem Gebet hat man ihn darauf hingewiesen, dass sich das darauf befand. Diese Überlieferung bedeutet, dass der Prophet ﷺ sein Gebet nicht wiederholt hat, sondern er hat dieses Kleidungsstück zum Waschen schicken lassen und es danach, nachdem es getrocknet war, wieder zu sich bringen lassen und trug es dann wieder mitten am Tag. Und deswegen stellt sich die Frage, wenn jemand ein Kleidungsstück trägt, das Najasa an sich trägt, ist dann sein Gebet gültig oder nicht? Wir machen Fallunterscheidung. Fall Nummer 1, er wusste von dieser Najasa und betete trotzdem darin. In diesem Fall ist sein Gebet ungültig, denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, und deine Kleider, die reinige. Man hat sich nicht an diese Bedingungen gehalten, und zu den Bedingungen der Gültigkeit des Gebetes gehört es, dass eben die Kleidung rein ist, tahir ist, und auch der Gebetsplatz und auch die, der Körper. Der Fall Nummer 2 ist, dass jemand am Anfang des Gebetes das nicht gewusst hat, sondern mitten im Gebet wird ihm bewusst, dass an seiner Kleidung Najasa ist. In diesem Fall sagen wir, der Gesetzgeber hat dich für die Phase entschuldigt, in der du nicht wusstest, dass auf deinem Kleid Najasa ist. Aber in dem Moment, in dem du davon gewusst hast, wendet sich jetzt die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala an dich, die da heißt, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, und deine Kleider, die reinige. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Aussage an dich richtet, dann bist du erstens dazu verpflichtet, sie umzusetzen, und zweitens, so schnell es dir möglich ist. Deswegen, sobald dir die Sache bewusst ist, entledigst du dich dieses Kleidungsstückes, sofern dies möglich ist. Und deswegen müssen wir eine weitere Fallunterscheidung machen. Fall Nummer 1, du trägst zum Beispiel eine Weste. Und an dieser Weste, weil du vorher beim Schlachten gewesen bist zum Beispiel, und deswegen ist dort Blut dran, und ihr wisst, das Blut, das aus dem Tier beim Schlachten austritt, ist und Übereinkunft der Ulama ist Najis. Und angenommen, das ist dann an deiner Kleidung und du siehst das und du kannst jetzt dich dieses Kleidungsstückes entledigen, ohne deine Aura zu entblößen, ohne deine Scham zu entblößen, dann musst du das machen sofort. Zögerst du, ist dein Gebet ungültig. Zögerst du, ist dein Gebet ungültig, weil von dir verlangt worden ist, es sofort zu machen und du hast es unentschuldigt hinausgeschoben. Fall Nummer 2, du kannst das Kleidungsstück nicht ausziehen, weil du dann deine Aura entblößen würdest. In diesem Fall unterbrichst du dein Gebet, reinigst deine Kleider und beginnst dein Gebet von Neuem, weil es keine andere Möglichkeit gibt. Betest du mit diesem Kleidungsstück weiter, ist dein Gebet ungültig, und ziehst du dein Kleid aus und entblößt deine Aura, dann ist dein Gebet ebenfalls ungültig. Denn auch zu den Voraussetzungen der Gültigkeit des Gebetes gehört, dass die Aura bedeckt ist. Das ist der zweite Fall also, wenn man das während des Gebetes bemerkt. Der dritte Fall ist, dass man es nach dem Gebet erst bemerkt. Wenn man es nach dem Gebet erst bemerkt, dann ist das Gebet gültig. Denn wenn wir schon beim zweiten Fall sagen, man war entschuldigt in der Phase, in der man nicht wusste, dass an einem Kleid Najasa hängt, und man es in diesem Moment ausziehen muss, das Kleidungsstück sofort ausziehen muss, dann ist man auch für das ganze Gebet entschuldigt, wenn es im ganzen Gebet so gewesen ist. Und der Beweis dafür, den haben wir natürlich in diesem Hadith, aber wir haben noch einen authentischeren Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam einmal vorgebetet hat und er während des Gebetes seine Schuhe ausgezogen hat und die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, möge Allah sie mit dem Besten belohnen, sie haben ihren Gesandten sallallahu alaihi wasallam gesehen, wie er seine Kleider auszieht und sofort haben sie ihre, wie er seine Schuhe auszieht und sofort haben die Sahaba hinter ihm auch ihre Schuhe ausgezogen. Weil sie waren trainiert und sie waren erzogen, einfach immer das zu machen, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam macht, wenn er einen Gottesdienst verrichtet. Denn es kann ja sein, dass Allah ihm was offenbart hat und dass sich was geändert hat. Deswegen haben sie ihm einfach nachgemacht, radiallahu ta'ala anhu. Und nach dem Gebet hat er sie gefragt, warum habt ihr eure Schuhe ausgezogen? Sie sagten, weil wir dich gesehen haben, dass du deine Schuhe ausgezogen hast. Da sagte er, Jibril kam zu mir und hat mir mitgeteilt, dass sich an meinen Schuhen Unreinheit befindet. Da der Prophet a.s.w. sein Gebet nicht wiederholt hat, wissen wir, dass die erste Phase seines Gebetes gültig war. Und wenn die erste Phase seines Gebetes gültig war und die Begründung dafür ist, weil er es nicht gewusst hat, dann muss es auch für die gesamte Phase des Gebetes gelten, sonst würden wir uns widersprechen. Und deswegen sagen wir, wenn die Najasa auch während des gesamten Gebetes da ist, man aber das nicht gewusst hat, dann ist man dafür entschuldigt und das Gebet ist trotzdem gültig. Die Frage ist jetzt, kann man diese Regel, die wir jetzt gerade gehört haben, anwenden auf alle Bedingungen des Gebetes? Wir sagen, das wird problematisch, denn nicht alle Gebetsbedingungen sind von gleicher Art. Weil es könnte jemand sagen, wenn ich nicht gemerkt habe, dass meine Aura sichtbar ist. Oder wenn ich nicht bemerkt habe, dass die Qibla falsch ist. Die Qibla ist zum Beispiel nach Süden, er hat nach Norden gebetet. Oder bei uns in Deutschland ist die Qibla südöstlich und er hat zum Beispiel nach nordwestlich gebetet. Also genau die in die gegensetzte Richtung. Dann ist die Frage, ist man dafür genauso entschuldigt, ja oder nein? Und wenn wir die Gebetsbedingungen anschauen, die sogenannten Shurut al-Salah, dann sehen wir, dass sie von unterschiedlicher Art sind und deswegen können wir das eine nicht auf den anderen beziehen. Warum? Was ist der Unterschied zwischen dem Bedecken der Aura und dem Anpeilen der Qibla auf der einen Seite? Oder zum Beispiel die Gebetszeit genauso. Die Gebetszeit ist auch eine Voraussetzung für die Gültigkeit des Gebetes. Was ist der Unterschied zwischen diesen Dingen auf der einen Seite und zwischen dem Vermeiden der Najasa auf der anderen Seite, die Reinheit der Kleidung und des Körpers und des Ortes? Die Antwort lautet, der Unterschied ist, dass im ersten Fall der Gesetzgeber von dir verlangt, etwas zu tun. Im ersten Fall der Wudu zum Beispiel. Einer sagt zum Beispiel, ich habe, weil wenn du sagst, das gilt für alle Bedingungen, dann gilt es auch für den Wudu. Stell dir mal vor, jemand sagt, ich habe gebetet, vergessen aber den Wudu zu machen. Auf Anhieb würde keiner sagen, dein Gebet ist gültig. Sondern jeder würde sagen, dann mach den Wudu und bete nochmal neu. Wieso sagen wir denn bei der Najasa, die auch eine also die Unterlassung davon ist eine Gebetsvoraussetzung, dass wir hier das Gebet gültig ist, wenn man das vergessen hat? Die Antwort lautet, weil bei den ersten Beispielen, wie die Qibla und der Wudu und das Bedecken der Aura, das sind alles Gebetsbedingungen, die der Gesetzgeber von dir verlangt hat zu tun. Der Gesetzgeber hat von dir etwas verlangt. Er sagt, mach dies, mach das. Im zweiten Fall, bei der Najasa, hat der Gesetzgeber von dir verlangt, etwas zu vermeiden. Etwas zu vermeiden. Also etwas aus dem Weg zu gehen. Und das kann ich nur machen, wenn es mir bewusst ist. Wenn ich sehe, wenn ich spüre, wenn ich fühle oder schmecke. Also irgendwie muss ich das sehen. Ja? Und das kann man übersehen. Das heißt, im einen Fall ist von mir verlangt, etwas zu tun. Du sollst warten, bis die Gebetszeit eingetroffen ist. Du sollst dich waschen. Du sollst deine Aura bedecken. Und im anderen Fall ist von dir verlangt, etwas zu vermeiden. Und jeder weiß, dass etwas zu tun ist eine Aufforderung, für die du zur Verantwortung gezogen wirst, wenn du es nicht gemacht hast. Oder wenn du unaufmerksam gewesen bist. Aber beim anderen, etwas kann es sein, dass man etwas übersieht, weil du sollst ja etwas nicht machen. Du sollst nicht Najasa an deine Kleidung gelangen lassen und so weiter und so fort. Das ist der Unterschied. Und deswegen sind diese Gebetsbedingungen nicht von gleicher Art. Und die Sunna hat darauf hingewiesen, in dem Hadith, wie ich gerade eben gesagt habe, Hadith von Jibril, alayhi salatu wassalam, mit den Schuhen, die er während des Gebetes ausgezogen hat, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Und diese Überlieferung, die wir jetzt hier haben, von Jahtar al-Amriya, spricht dafür. Und deswegen ist also der Inhalt insofern korrekt. Auch wenn wir nicht sagen können, dass die Begebenheit so auf jeden Fall stattgefunden hat. Aber es widerspricht nicht dem, was wir aus der Scharia kennen. 139. Wenn Speichel an die Kleidung gelangt. Abu Nadra sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam spuckte einmal in sein Kleid und rieb den Stoff aneinander. Und dann kommt ein Hadith, das mit demselben, nur mit einem anderen Isnad. Ja, in dieser Überlieferung zeigt sich wieder, dass die Unreinheit oder das, wovor der ein oder andere sich vielleicht ekelt oder das nicht mag, wie zum Beispiel den Speichel oder das, was man ausspuckt, das ist eine Sache. Aber was die islamische Scharia dann letztendlich als gesetzlich unrein betrachtet, ist eine andere Angelegenheit. Deswegen darf man das eine und andere nicht verwechseln. Denn sprachlich gesehen, Najis und Rijis ist alles sprachlich gesehen. Ja, ist alles, was man als ekelhaft empfindet. Alles, was man als ekelhaft empfindet. Und das muss aber nicht mit der religiösen Bedeutung des Wortes unbedingt zusammenhängen. Und das wissen wir deutlich gesehen haben durch dieses Beispiel ebenfalls. Und dieser Hadith zeigt uns aber auch eine weitere Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn du musst dir vorstellen, wenn du in einer Moschee betest und du hast jetzt nichts, du hast Schleim in deinem Hals, du hast etwas, was dir unangenehm ist, willst es loswerden, dann ist das die richtige Lösung, indem man das an seine eigenen Kleider macht und nicht eben auf den Boden der Moschee oder sonst wohin. Wallahu ta'ala a'lam. Das war der letzte Hadith zum Kapitel über die Tahara. Das lässt uns übergehen fließend zum zweiten Kapitel von den Sunan Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala, und zwar das zweite Kapitel lautet das Salah. Das Salah, und was lässt dich wissen, was das Salah ist, liebe Geschwister? Das Salah ist deine Beziehung zu deinem Herrn und deinem Gott. Das ist deine erste praktische Umsetzung, wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah. Das ist der Beweis dafür, dass du nicht nur sagst, dass Allah dein einziger Gott ist, sondern dass du auch Gott vergötterst. Und jemanden zu vergöttern, auf Deutsch bedeutet, jemanden anzubeten, für jemanden die Ibadah zu verrichten. Und deswegen, wie kann es sein, dass ein Mensch sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung würdig ist außer Allah, und dann in der Tat betet er seinen Gott nicht an. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem warnenden Hadith doch klar und deutlich gesagt, der Unterschied zwischen uns, das heißt uns Muslimen, und ihnen, den Ungläubigen, ist das Gebet. Wer es unterlässt, ist ungläubig. Der beste Beweis, dass du ein Gläubiger bist, der beste Beweis, dass du zu den Menschen, zur Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehörst, ist, dass du das, was du sagst, auch in die Tat umsetzt. Und das, was in deinem Herzen ist, sich in deinen Taten widerspiegelt. Alles andere ist erlogen, alles andere ist Heuchelei, alles andere ist eine Behauptung. Und deswegen, wenn jemand sagt, ich liebe meinen Herrn, ich liebe Allah, und er weiß nichts über seinen Herrn und er betet ihn auch nicht an und er weiß auch nicht, wie man ihn anbetet, oder er betet ihn an, so wie er will und wann er will und mit wem er will und auf welche Art und Weise er will, und er behauptet, dass es sei ausreichend, seinen Herrn im Herzen zu lieben, und sei ausreichend, sich dem Islam mit Worten zuzuschreiben, ja, einfach, dass man seine Zugehörigkeit mit einem Lippenbekenntnis ablegt, war dieser Mensch ist weit fehlgeleitet, weit hergeholt. Und das war niemals die Art und Weise, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Islam ausgelebt hat oder seine Freunde die Religion Allahs azza wa jalla verstanden haben. Und das Gebet, liebe Geschwister, über die Wichtigkeit des Gebetes und den Wert des Gebetes, also können wir natürlich sehr viel sagen und auch stundenlang uns darüber unterhalten. Aber wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Gebet eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala ist, wodurch du recht geleitet wirst. Das Gebet, wenn du es verrichtest, so wie dein Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat, dann bist du recht geleitet. Und dann bist du auf dem geraden Weg. Und das ist ein, wenn du deine Taten einmal selbst analysierst, die du machst, alle deine guten Taten, die du analysierst, ob das eine Spende ist, oder ob das ein gutes Wort ist, oder ob das der Kontakt ist, den du zu deinen Eltern pflegst, oder wem auch immer, du wirst sehen, dass es keine Tat gibt, die so rein ist und die so gefüllt ist mit Ikhlas für Allah Azza wa Jal, wie das Gebet an sich. Denn die meisten Taten, wenn du sie verinnerlichst, bis auf wenige, aber beim Gebet und beim Fasten auch besonders, ja, kommt das sehr deutlich zum Vorschein, bei vielen Taten besteht immer die Gefahr, dass man das nicht nur für sich selbst macht, beziehungsweise nicht nur für Allah Azza wa Jal macht, ja, sondern dass man auch irgendetwas davon in diesem Leben hat. Dazu gehört zum Beispiel die Zakat und das Spenden. Das ist eine Säule der Religion, aber wenn wir sehen, es kann sein, dass du einen Vorteil davon hast. Gott bewahre, wenn jemand seine Zakat zum Beispiel seinem Bruder gibt oder seiner Schwester gibt oder seinem Nachbarn gibt, das ist ja alles legitim, aber es kann sein, dass man das macht und eine Erwartung hat. Und es kann sein, dass man andere gute Taten macht, wie zum Beispiel das, die Verwandtschaftsbande pflegen, indem man, weil man Angst hat, zum Beispiel, dass die Leute über einen schlecht reden oder ähnliches. Vor all diese Taten, aber wenn du Salah anschaust, diese Bewegungen, die du machst, dass du dich aufstellst in die Moschee Allahs, in Richtung yani, dieser Qibla, und diese Bewegungen machst, jede Bewegung ist ein Beweis dafür, dass du an Al-Ghaib glaubst. Jede Bewegung. Denn du glaubst, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass er es will, dass du dich so hinstellst und deine Hände dort platzierst, wo du sie platzierst. Und du dich verbeugst, wenn der Imam Allahu Akbar sagst. Und du dich wieder erhebst, wenn er Sami Allahu liman hamid ist. Alles ist ein Beweis für deinen Glauben an das Verborgene. Ja? Weil wir, das ist verborgenes Wissen oder das verborgene Informationen, die wir erhalten haben über unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sonst würde niemals jemand auf die Idee kommen, Allah so anzubeten. Deswegen, unser Prophet a.s.w., das stimmt, dass er in der Höhle von Hira Allah angebetet hat, noch vor der Engel zu ihm gekommen ist, aber nicht auf die Art und Weise, wie es ihm vorgeschrieben wurde nach der Offenbarung. Deswegen brauchte der Prophet a.s.w., wie erst recht, eine Offenbarung, um zu wissen, wie dieses Gebet stattfindet. Das Gebet, liebe Geschwister, ist einzigartig, nicht nur hinsichtlich des Salah, und deswegen, nicht hinsichtlich des Ikhlas, meine ich, deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khayra a'malikum as-salah. Das heißt, und wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. Und wisset, dass die besten eurer Taten die Gebete sind. Deswegen sagt man, möchtest du wissen, wie die Beziehung eines Dieners zu seinem Herrn ist, schau dir an, wie er seinen Herrn im Salah anbetet. Möchtest du wissen, ob ein Diener in seinem Salah Khushu' hat, schau dir an, wie seine Körperteile im Gebet beruhigt sind oder eben nicht. Das Salah ist auch einzigartig hinsichtlich des Ortes an dem, und des Zeitpunktes, an dem dieses Gebet gesetzlich gemacht worden ist. Wir wissen aus Hadithen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Azza wa Jal unseren Propheten alaihi salam eines Nachts der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Reise angetreten ist. Und diese Reise ist eine unglaubliche Reise, deren Gleichen wir keine kennen. Als eines Tages dieses Getier, dieses Buraq zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und er diese lange Reise durchgemacht hat, Und zwischen zwei Klammern möchte ich bemerken, dass es Menschen gibt, die diese Nacht feiern. Das ist keine islamische Feier und es ist ungesetzlich, etwas zu machen. Aber ich möchte auf etwas hinweisen gleich, inshallah ta'ala. Das heißt, diese Menschen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in dieser Nacht ist er, war er in Mekka und im Haus von Salama radiallahu anha, und hat sein Bett verlassen, mit Körper und Seele. Also das war das Besondere. Manche Leute sagen, es war nur mit der Seele, aber das wäre nicht wirklich was Besonderes gewesen. Also jeder Mensch von uns träumt, und das ist jetzt nicht etwas wirklich Aufregendes. Also es ist schon was Besonderes, Träume, weil wenn sie von Allah sind, azzawajal, dann sind sie wahre Träume und können schon wertvolle Informationen beinhalten. Aber diese Nachtreise war eine Reise mit Körper und Seele. Und er ist in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem gereist. Und dann von Jerusalem, von der gesegneten Moschee, Nasr al-Aqsa, die weit entfernte Moschee, weil sie von den Arabern weit entfernt war, dann ist er mit diesem Getier, al-Buraq, aufgestiegen von Himmel zu Himmel und von Himmel zu Himmel, von Himmel zu Himmel, bis zum siebten Himmel aufgestiegen, sallallahu alaihi wasallam. Die Geschichte ist eine lange Geschichte, überliefert Sahih Bukhari und anderswo. Und in jedem Himmel traf er, sallallahu alaihi wasallam, edle Gesandten. Er traf auch seinen Vater, Adam, alaihi salatu wasalam, oder unseren Vater, Adam, alaihi salatu wasalam. Und im höchsten Himmel traf er dann auch Ibrahim, alaihi salatu wasalam. Und als er ganz aufstieg, wissen wir, dass die gesamte Reise letztendlich darauf aus war, dass Allah, tabaraka wa ta'ala, mit seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam ein Gespräch führt, bei dem es keinen Vermittler gibt, wie sonst es immer der Fall gewesen ist. Sonst war es immer der Fall, dass entweder war es durch einen Traum oder war es durch Jibril in Eingebung, oder Jibril kam als Mensch zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, also in Menschenform. Und manchmal hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Jibril auch in seiner echten Gestalt gesehen, aber nur in zwei Begebenheiten, ganz am Anfang der Offenbarung und eben in dieser Nacht. Aber in diesem Moment ist unser Prophet sallallahu alaihi wasallam zum sogenannten Sidratul Muntaha hervorgetreten, einem Ort so nahe an seinem Herrn, an dem nicht einmal Jibril herantreten durfte. Und das Ziel dieser gesamten Reise war, dass Allah mit seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam direkt spricht, so wie er mit Musa alaihi wasallam direkt gesprochen hat, um ihm dieses Salah, über das wir reden möchten, aufzuerlegen. Um ihm aufzuerlegen und seiner Umma mitzuteilen, dass wir pro Tag und Nacht 5 Gebete zu verrichten haben. Das hat es nicht gegeben, weder beim Zakat, noch bei der Hajj, noch beim Siyam, noch bei irgendeiner anderen Verpflichtung in der islamischen Religion. Und deswegen, der vernünftige Mensch und der kluge Mensch und der intelligente Mensch benutzt und verwendet seine Zeit immer als erstes für diejenigen Dinge, die bei Allah subhanahu wa ta'ala am wertvollsten sind. Und es macht keinen Sinn, seine Gebete zu vernachlässigen und sich mit anderen guten Dingen zu beschäftigen auf Kosten dieses Salah. Und deswegen ist das Erste, worauf weswegen der Diener am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, ist das Salah. Und deswegen, wenn das Gebet in Ordnung war, dann sind auch alle anderen Taten in Ordnung, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam. فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ الْعَمَلُ كُلُّهُ. Und wenn das Gebet nicht in Ordnung war, da fehlte einmal das Fajr-Gebet, fehlte einmal das Jum'a-Gebet, fehlte einmal das Wuhr-Gebet, und das wurde, also ich meine damit fehlte im Sinne von, wurde einfach nicht verrichtet, ohne man hat es, nicht, dass man es verschlafen hat und nachgeholt hat, oder dass man es vergessen hat und nachgeholt hat, das passiert jedem Menschen mal, ja? Aber es geht darum, dass man einfach diese Gebete vernachlässigt hat, oder man hat sie nicht verrichtet, so wie sie eigentlich verrichtet werden müssten. Hat sich zwar hingestellt und gebetet, aber er hat einfach ohne Wudu gebetet. Oder hat seine Aura nicht bedeckt. Oder eine Frau bedeckt ihre Haare nicht und sagt, das ist bestimmt nicht so schlimm, Gott kann alles akzeptieren. kennt die Ausdrücke, der Mensch findet für jede Sache irgendwie eine Sache, die ihn überzeugt. Oder es redet sich etwas ein. Diese Lücken findet er. Und deswegen, wenn dieses Gebet nicht gut war, إذا فسدت, فسد العمل كله, dann sind auch alle anderen Taten schlecht und ungültig. Ja. Und ansonsten, dazwischen gibt es viele Stufen. Unser einer befindet sich sicherlich irgendwo dazwischen. Nicht, dass er alles perfekt macht, aber nicht, dass er alles weggelassen hat. Aber, Allahumma musta'an, wie viele Menschen gibt es, liebe Geschwister, die sich zum Islam bekennen, aber erst mit 30 Jahren anfangen zu beten. Oder mit 40 Jahren anfangen zu beten. Oder mit 50 Jahren anfangen zu beten. Keiner von uns will den Menschen die Hoffnung wegnehmen. Die Hoffnung wegnehmen nimmt niemand. Allah subhanahu wa ta'ala hat, solange der Mensch atmet und solange der Mensch am Leben ist, gibt es immer eine Möglichkeit. Aber man muss eben was dafür tun. Man muss aufrichtig Reue zeigen seinem Herrn gegenüber, wenn man nachlässig gewesen ist. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, man muss diese Gebete irgendwie ersetzen. Das heißt also, der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, am Tag der Auferstehung, wenn man von seinen Pflichtgebeten nachlässig war, wenn man in Bezug auf seine Pflichtgebete nachlässig war, dann schaut er auf die freiwilligen Gebete, die man gemacht hat. Und insofern erfüllen die freiwilligen Gebete die Pflichtgebete. Ja. Und deswegen, wenn jemand kommt und sagt, Sunna-Gebet, muss ich Sunna beten? Weil er kommt darauf an, wenn du deine Pflichtgebete alle perfekt gemacht hast, brauchst du keine Sünder-Gebete. Ja? Wenn du nicht die höchste Stufe erreichen möchtest und nicht mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Paradies zusammen sein möchtest, dann brauchst du keine freiwilligen Gebete machen. Aber wenn du weißt, dass du manchmal in deinem Morgengebet aufgestanden bist, wie jemand, der betrunken ist vor lauter Müdigkeit, und du eigentlich nicht mehr weißt, was du gesagt hast, du dein Gebeten runtergenuschelt hast, wenn du das weißt, dann weißt du, dass du einen Mangel hast. Und dann weißt du, dass du diese Gebete irgendwie ausgleichen musst mit anderen freiwilligen, guten Taten. Ja. Und deswegen ist mein Appell an mich und an euch, dass wir uns konzentrieren auf das Wesentliche. Das ist das Erste, wofür du am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wirst. Das Erste. Ja? Nicht, ob du studiert hast, nicht, ob du reich gewesen bist, arm gewesen bist, nicht, ob du Zakat bezahlt hast. Ja? Das alles kommt danach. Erst einmal nach dem Fragen im Grab. Das sind die drei Fragen, die bekannten. Wer ist dein Herr? Was ist deine Religion? Wer ist dein Prophet? Aber ich rede im Tag der Auferstehung. Der Auferstehung ist erstes das Gebet. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch zu den Menschen gehören lassen, die ihre Gebete auf die richtige und akzeptable Art und Weise erfüllen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der dazu imstande ist und derjenige, die darum zu bitten haben. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Mängel in unseren Gebeten vervollkommnet durch seine Barmherzigkeit und durch seinen Erfolg, den er uns verleiht, indem wir viele gute und freiwillige Gebete verrichten. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Fehler uns verzeihen und uns sterben lassen in einem Zustand, in dem er mit uns zufrieden ist, in dem wir und dass wir zu den Menschen gehören, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, khayrukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Das heißt, die besten von euch sind diejenigen, die ein langes Leben gehabt haben und viele gute Taten gemacht haben. Und deswegen, es geht nicht nur darum, dass man als Muslim stirbt, das ist die Voraussetzung von allem, zweifellos, aber jemand, der ein Jahr lang ein Muslim gewesen ist, ist nicht wie jemand, der kurz vor seinem Tod den Islam angenommen hat. Und jemand, der 20 Jahre lang Muslim gewesen ist, ist nicht wie jemand, der 60 Jahre lang Muslim gewesen ist. Und jemand, der 100 Jahre lang angebetet hat, Allah subhanahu wa ta'ala, ist nicht wie jemand, der ihn mehr oder weniger angebetet hat. Diese Sachen sind deutlich unterschiedlich. Ja? Ein Gebet in der Waagschale hat sein Gewicht. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Das heißt, wer Gutes macht im Gewichte einer kleinen Ameise, der wird das sehen. Das heißt, der wird das in der Waagschale sehen. Das Gebet ist sicherlich nicht, das ist ein Ausdruck für eine Tat, die am geringsten ist. Ja? Die geringste Form der Tat, wenn sie so schwer ist wie eine kleine Ameise. Aber hier geht es, das Salah ist die beste Tat. Der Prophet sagte, es ist die beste Tat überhaupt. Also wird man das in seiner Waagschale wiedererkennen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Schauen wir uns dazu als Einstieg, inshallah ta'ala, den ersten Hadith an. Erste Kapitel lautet die Pflicht des Salah, Fardus Salah. Talha ibn Ubaidillah sagte, radiallahu anhu, einmal kam ein Mann mit ungekämmtem Haupt aus Najd zum Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Man hörte seine summende Stimme, aber verstand nicht, was er sagte, bis man sich ihm näherte. Es war jemand, der Fragen über den Islam stellte. Da sagte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, es sind 5 Gebete täglich. Er, der Mann, fragte, muss ich noch andere verrichten? Er, sallallahu alaihi wasallam, antwortete, nein, es sei denn, du tust es freiwillig. Dann erwähnte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, das Fasten im Monat Ramadan. Der Mann fragte, muss ich noch mehr fasten? Er sagte, nein, es sei denn, du tust es freiwillig. Dann erwähnte der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wasallam, die Sadaqa. Der Mann sagte, muss ich noch mehr spenden? Er antwortete, nein, es sei denn, du tust es freiwillig. Dann wandte sich der Mann ab und sprach dabei, bei Allah, ich werde weder mehr noch weniger als dies tun. Da sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, wird er erfolgreich sein. In diesem Hadith von Talha ibn Ubaidillah, möge Allah mit ihm zufrieden sein, berichtet er uns, dass ein Mann zum Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, kam und dass dieser Mann dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, eine Frage stellte, offensichtlich die Frage nicht gehört hat, weil er hat uns nur die Antwort dazu gegeben. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es sind 5 Gebete täglich, und offensichtlich fragte der Mann, wie viele Gebete muss ich verrichten oder muss ich beten, oder eine ähnliche Frage, auf die er diese Antwort bekommen hat, denn er hat sich erst dem Mann genähert, erst dann hat er angefangen zu verstehen. Und ihr wisst, dass die Dialekte der Araber heute, wie auch damals, sehr unterschiedlich sind und auch die Stimmen der Menschen unterschiedlich verständlich sind, und deswegen hat er hier wohl den Anfang der Frage nicht mitbekommen oder weil er eben zu leise gesprochen hat. Das erste aufgrund des Hinweises, weil er offensichtlich aus einer anderen Gegend kam als der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wie dem auch sei, er fragte ihn klar und deutlich, muss ich noch andere Gebete verrichten? Er antwortete, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Das ist ein, die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind unterschiedlicher Ansicht, wie dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verstehen ist. Manche von ihnen sagen, dieser Hadith, dass es nur 5 Gebete sind, die wichtig sind, war am Anfang des Islam. War am Anfang des Islam in einer bestimmten Phase. Nicht ganz am Anfang und nicht am Ende, wie es abgeschlossen ist, also wie es mit seinem Tod praktisch die Religion vollendet wurde, sondern eine Phase dazwischen, eben nach der Isra-Reise. Denn nach der Isra-Reise gab es erst die 5 Gebete. Vorher war ja das Nachtgebet eine Pflicht, ja, bis es dann abrogiert wurde durch die 5 Gebete. Insofern, und sie sagen, was darauf hinweist, ist erstens, dass in diesem Hadith nicht alle Säulen des Islam erwähnt werden, weil ihr seht ja, die Hajj wurde hier gar nicht erwähnt. Hier wurden drei oder vier erwähnt, weil die Shahada ist ja klar, ist ja ein Muslim, der hier fragt. Aber hier wurde eben das Salah, die Zakah und das Fasten erwähnt. War die Tatsache, dass die Hajj nicht erwähnt worden ist, wissen wir, dass es dann wohl irgendwann vor dem 10. vor dem 9. Jahr der Auswanderung gewesen ist, aber eben nach der Himmelsreise. Zweitens sagen sie, es gibt andere Gebete, die verpflichtend sind. Und dieses Argument natürlich gilt nur bei den Gelehrten, die davon auch überzeugt sind, dass auch andere Gebete verpflichtend sind. Was gibt denn Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf das Witr-Gebet, das manche Gelehrte als Pflicht ansehen, Wajib. Und es gibt auch die Meinungsverschiedenheit in Bezug auf das Eid-Gebet, das manche auch als Pflicht ansehen und so weiter. Manche verpflichten einen auch, wenn man die Moschee betritt, ein Gebet zu verrichten, bevor man sich hinsetzt, abgesehen durch die Sache mit den verbotenen Zeiten. Was die ersten beiden Sachen angeht, oder auch die dritte, das ist, yani, wie man sagt, min bab radd al-mukhtalafi ila al-mukhtalafi. Das heißt also, diese Argumente anzuführen gegenüber den Gelehrten, die der Ansicht sind, dass dieser Hadith ein Beweis dafür ist, dass nur 5 Gebete pflichten, dass es keine anderen gibt, ist nicht wirklich stark, weil diese Sachen, diese Fälle sowieso an sich kontrovers sind. Okay? Und man kann diese kontroversen Angelegenheiten als Argument verwenden, aber dann auch nur gegenüber denjenigen, die auch davon überzeugt sind. Ja? Dann funktioniert das Ganze. Ansonsten ist es natürlich ein schwaches Argument. Und die Sache mit Betreten der Moschee und so, das ist auch kein gutes Argument der Gegenseite, weil offensichtlich geht es hier um die 5 täglichen Gebete. Wallahu a'lam. Aber wenn wir sagen, es geht um die 5 täglichen Gebete, weil es ja hier heißt, wenn wir gelesen haben, es sind 5 Gebete täglich. Fil yawmi wal layla heißt auf Arabisch. Pro Tag und Nacht. Ja, ein eindeutiger Ausdruck, dass es um 24 Stunden geht. Dann sagen wir, ist das ein Argument dafür, dass das Witr-Gebet keine Pflicht ist. Weil dieser Hadith muss gewesen sein nach der Pflicht des Nachtgebetes. Und das Nachtgebet ist täglich, wie die 5 Gebete täglich sind. Ja. Und deswegen ist ein Argument für die Mehrheit der Ulama, die Jumhur, rahimahullah ta'ala, dass das Witr-Gebet ein freiwilliges Gebet ist. Aber es ist nicht nur ein freiwilliges Gebet, sondern es ist, inshallah ta'ala, das wertvollste freiwillige Gebet. Das wertvollste freiwillige Gebet. Und deswegen, das zu unterlassen, obwohl man es gemäß der richtigsten Ansicht auch in einer einzigen Raka'a verrichten darf. Das war die faulste Version. Sagen wir mal so, die faulste Version. Aber natürlich, jeder Mensch hat seine Situation. Also faul im Sinne von, ja, nicht, dass er etwas Schlechtes gemacht hat, sondern hat am wenigsten Gutes getan. Weil er macht ja nichts Falsches dabei. Ja? Aber manche Gelehrten sagen, müssen mindestens 3 sein. Müssen 3 Raka'a sein. Aber wir wissen, man darf auch eine verrichten, wie es authentisch überliefert ist. Das heißt, wenn man schon freiwillig betet, denn das Erste, wo man anfängt, sich daran zu gewöhnen, sollte das Witr-Gebet sein. Und dass man darauf aufbaut und dann vielleicht 2 hinzufügt und mal 2 hinzufügt und so weiter. Und das perfektioniert, ist besser und wertvoller als andere freiwillige Gebete. Fällt natürlich am schwersten, weil es am Ende des Tages ist, beziehungsweise nach dem Isha-Gebet ist, zwischen dem Isha- und dem Fajr-Gebet, eine Zeit, in der man eher erschöpft ist, eher ermüdet ist, in der die wenigsten Leute Allahs gedenken, umso wertvoller ist es, dass man Allahs in diesem Zeitpunkt gedenkt. Wie dem auch sei, dieser Hadith ist ein Hinweis, Beweis für die Gelehrten, die gesagt haben, es gibt nur diese 5 Gebete, die verpflichtend sind, und alle anderen Gebete sind freiwillige Gebete. Und sie sagen, und das ist auch die Ansicht der Mehrheit, inshallah ta'ala, sie sagen, selbst wenn der Prophet a.s. in einem Hadith zu bestimmten Gebeten aufgefordert hat, wie zum Beispiel, اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا, das heißt, macht das letzte Gebet in der Nacht zu einem Gebet von ungerader Anzahl, so sagen sie, ist dieser Hadith ein Hinweis darauf, dass diese Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam keine verbindliche Aufforderung gewesen ist. Es gibt noch andere Argumente, aber das ist ein Argument dafür, weil man muss, wenn man sich nicht widersprechen will, viele Hadithe miteinander in Einklang bringen. Und du wirst dieses Problem immer haben. Also nicht, dass du denkst, wenn du das Witr-Gebet als Pflicht ansiehst, hast du nach dem anderen Hadith gehandelt. Dann hast du diesen Hadith, ich will nicht sagen missachtet, aber du brauchst eine Lösung für diesen Hadith ebenfalls. Du hast immer dieses Problem. Deswegen musst du die Hadithe miteinander in Einklang bringen. Und das ist die Aufgabe des Mujtahid-Gelehrten, ja, nicht von dir und mir. Aber ich will nur sagen, dass bevor du jemandem vorwirfst, dass er manche Hadithe missachtet hat, es kann sein, dass er sogar im Gegenteil, dass er die Hadithe yani, es ist, in Einklang gebracht hat und alle berücksichtigt hat. Dasselbe sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in Bezug auf das Fasten im Monat Ramadan. Da ist die Meinungsverschiedenheit gar nicht bis kaum, dass irgendetwas anderes verpflichtend wäre als Ramadan. Es war nämlich am Anfang des Islam war das Fasten am Tag von Ashura eine Aufforderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam verpflichtend, aber wurde abrogiert durch das Fasten im Monat Ramadan. Und dann die Sadaqa. Sadaqa im Arabischen ist eine Spende, aber wird im Koran und auch in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam im Sinne der Zakat verwendet. Allah sagte, innama as-sadaqatu lil-fuqara. Die Sadaqa ist für die, und dann erwähnte er subhanahu wa ta'ala, 8 Kategorien von Menschen, damit ist die Pflicht Sadaqa gemeint. Sehr oft kommt Sadaqa vor, im Sinne von, weil wir oft verwenden wir die Sadaqa im Sinne der freiwilligen Spende, aber Sadaqa im Koran und auch in diesem Hadith, auch in den Hadithen über die Zakat, kommt sie vor im Sinne der Pflicht Sadaqa, der Pflichtspende, also die Zakat. Hier sagt er, muss ich noch mehr spenden als dies? Sagt er, nein, es sei denn, du machst es freiwillig. Das schließt nicht aus, dass es Situationen gibt, in denen es Pflicht ist zu spenden. Wie wenn dein Bruder in Not ist oder deine Eltern sich nicht mehr für selbst versorgen können, dann bei allen Gelehrten oder bei fast allen Gelehrten, du musst als Kind für deine Eltern aufkommen, wenn sie selbst nicht, genauso wie sie für dich aufkamen, musst du für sie aufkommen und auch für deine eigenen Kinder. Das ist eine andere Sache, das ist eine Art Spende, aber das ist eine Spende, die eben bedingt ist. Ja, das gilt nicht in allen Fällen. Salah in allen Fällen. Ramadan grundsätzlich. Aber die Zakat auch grundsätzlich musst du. Aber mehr als das gibt es nicht, es sei denn. Ja, es gibt beim Salah übrigens genauso, beim Fasten genauso. Weil es kann ja sein, dass du dir selbst ein Gelübde auferlegt hast, ein Nether auferlegt hast und deswegen beten musst. Weil das sind Ausnahmen, die bestätigen die Regel. Das ist jetzt nicht, wovon hier ausgegangen wird. Das ist nicht die Ausgangslage. Auf jeden Fall, der Mann wandte sich ab und sagte dabei, bei Allah, er schwörte bei Allah, ich werde weder mehr noch weniger als dies tun. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, wird er erfolgreich sein. Aflaha in Sadaq. Und in dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, manche Überlieferungen sagt er sallallahu alaihi wasallam, aflaha wa abihi in Sadaq. Das heißt, ich schwöre bei meinem Vater, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, dann ist er erfolgreich. War diese Sache, wie manche Gelehrte gesagt haben, entweder ist es ein Überlieferungsfehler oder es war, bevor es verboten wurde, bei einem anderen zu schwören als Allah tabaraka ta'ala. Weil du kannst nicht wissen, was eine Ibadah ist für Allah azza wa jal alleine, was zu seinem Recht des Tawhid gehört, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht mitgeteilt hat. Und wenn sein Prophet uns nicht mitgeteilt hat. War das eine Sache. Am Anfang Islam, man hat geschwört. Also das ist ein Überbleibsel der Jahiliyyah. Und als der Prophet es gehört hat, irgendwann mal hat er dann das auch verboten. Und deswegen wissen wir, wer schwört bei einem anderen außer Allah, Azza wa Jal, der begeht eine Form des Schirk, eine Form des Polytheismus, weil er Allahs Recht verletzt dadurch. Wie dem auch sei, in diesem Überlieferung kommt es nicht vor. Aber er sagte, er wird erfolgreich sein, wenn er die Wahrheit spricht. Er wird erfolgreich sein bei Allah im Jenseits, wenn er die Wahrheit spricht. Das heißt, wenn das, was er sagt, mit der Tat übereinstimmt. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist ein Hinweis darauf, dass der Mensch nur für das zur Rechenschaft gezogen wird, was er an Informationen auf authentischem Weg erfahren hat. Der Mensch wird nur zur Rechenschaft gezogen für das, was er auf authentischem Weg von Allahs Religion erfahren hat. Das heißt, was ich nicht erfahren habe vom Islam, dafür werde ich auch nicht in Rechenschaft gezogen. Und der Beweis dafür ist hier ist eine ganze Säule weggefallen. Dieser Araber, dieser Beduine, der vielleicht nach Najd zurückgegangen ist und bis zu seinem Lebensende nichts mehr gehört hat von einem Hajj, die vielleicht irgendwann offenbart worden ist, bei Allah subhanahu wa ta'ala wird er nicht nach der Hajj gefragt werden, wenn er nicht von der Hajj gehört hat. Das ist für uns vielleicht heutzutage schwer nachzuvollziehen, aufgrund der heutigen Technik, bei der man Informationen erlangt zu fast allem. Aber das war damals sicherlich nicht der Fall. Und deswegen ist dieser Hadith ein eindeutiger. Denn der das gesprochen hat, ist der Gesandte sallallahu alaihi wasallam. Und dieser Gesandte alaihi salatu wasallam spricht nicht aus seiner eigenen Neigung heraus, sondern er spricht nur das, was ihm offenbart worden ist. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Und er hat gesagt, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, wird er erfolgreich sein. Das heißt, selbst wenn er danach nicht erfahren hat von anderen Pflichten des Islam. Es gibt viele Sachen, die danach offenbart worden sind, zu denen man aufgefordert worden ist. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen. Beim nächsten Hadith, bei der nächsten Überlieferung, da ist genau diese Sache beim Herrn seines Vaters, wo geschworen wird. Und da sagt er, wer ist das Überlieferer? In dieser Vision heißt es, beim Herrn seines Vaters ist, er wird, wenn er die Wahrheit gesprochen hat, erfolgreich sein. Er wird ins Paradies eintreten beim Herrn seines Vaters, wenn er die Wahrheit gesprochen hat. Und der Gelehrte sagt hier, dass diese Aussage ist Schad. Schad bedeutet in diesem Fall, also der Gelehrte schaut, yani, dieser Hadith wird auf durch verschiedene Überlieferungen überliefert. Tamam? Und in manchen Überlieferungswegen befindet sich diese Aussage zusätzlich. Und diejenigen Überlieferer, die das überliefern, sind nicht so vertrauenswürdig wie diejenigen, die das nicht überliefert haben. Tamam? Und das ist ein klassischer Fall dafür zu sagen, eigentlich würden wir sagen, die Überlieferung ist okay, aber sie widerspricht Leuten, die noch vertrauenswürdiger sind. Das nennt man dann Schad in der Hadith-Wissenschaft. Okay? Und deswegen ist es auch hier so eingestuft worden. Und inhaltlich ist es auch an sich problematisch, weil es dem Tawhid widerspricht. Wallahu a'lam wa sallallahu wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.